Auf der Viehzuchtbasis in Seppo, Bezirk Gangwon, wurde ein Mosaikenwandgemälde mit dem Bildnis vom Genossen Kim Il-sung errichtet. Am 29. Juli gab es die Einweihungsfeier. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Kwak Bom-gi, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Erbauer und die Werktätigen im Kreis Seppo nahmen an der Einweihungsfeier teil.